Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Philipp Neri, wer war das? Eine herausragende Persönlichkeit der Kirchengeschichte. Statt der damals eher üblichen frömmelnden Verbissenheit besaß Neri einen guten Sinn für Humor und war ein erstaunlicher Freigeist. Ein Mensch, der auch heute noch als Vorbild taugt. Christian Schuler hat sich mit ihm beschäftigt. Man wird erbaut und erfreut, wenn man von ihm und seiner hohen Gottesfurcht vernimmt. Zugleich aber hört man auch von seiner guten Laune sehr viel erzählen. Johann Wolfgang von Goethe über Philipp Neri in seiner italienischen Reise. Nanu, ein gut gelaunter Heiliger? Hat man so etwas schon erlebt? Erkennt man Heilige nicht gewöhnlich an ihrem unerschütterlichen, humorlosen Glaubenseifer und ihrem für Normalsterbliche fast schon komischen Ernst? Hat Goethe sich geirrt oder sich etwas vorgemacht? Offenbar nicht. Paul Türks hat sich sein ganzes Leben lang mit Philipp Neri beschäftigt und schreibt: Philipp Neri hielt nichts von traurigen Mienen, sondern brachte die Leute auf der Straße und in den Häusern zum Lachen. Die Fröhlichen, sagte er, sind leichter auf dem Weg des geistlichen Lebens zu führen als die Schwermütigen. Paul Türks war Gründer des Aachener Oratoriums, einer geistlichen Gemeinschaft, die sich auf Philipp Neri beruft. Türks wirkte als Krankenhausseelsorger und gründete 1986 in Aachen das erste stationäre Hospiz für Sterbende in Deutschland. In seinem Buch Philipp Neri, Prophet der Freude, beschreibt er, was an diesem Heiligen des 16. Jahrhunderts so originell war. Wenn jemand vor der Zeit Philipp Neris ein geistliches Leben führen wollte, versuchte er, den Weg bei den Mönchen und Ordensleuten zu lernen. Meist begann er dann mit der Askese, forderte von sich körperliche Abtötungen, etwa Essens- und Schlafentzug, Zurückgezogenheit, schäbige Kleidung. Dazu kamen dann zuweilen noch selbstquälerische Übungen wie Schlafen auf nacktem Boden, Essen widerwärtiger Speisen. Philipp hielt nicht viel von diesen Regeln. Den jungen Novizen sagte er bei einem Ausflug: »Esst nur, wenn ich sehe, wie es euch schmeckt, werde ich schon von selbst davon dick.« Dass ausgerechnet Goethe, der allem Katholischen sonst so herzlich abgeneigt war, diesen Mann als seinen Heiligen bezeichnete, hat seinen Grund nicht nur in Philipp Neris guter Laune. Goethe, der dem Heiligen neben einem ausführlichen Eintrag in seinem italienischen Reisetagebuch noch einen umfangreichen Aufsatz widmete, ließ sich auch von Neris therapeutischer Menschenkenntnis beeindrucken. Er entdeckte seinen Beichtkindern Sünden, die sie verschwiegen. Mängel, die sie nicht beachtet hatten. Außerdem faszinierte ihn die Tatkraft dieses jungen Mannes, der sich mit befreundeten Studenten in Rom zum Beten traf, mit ihnen die Bibel auslegte und sich um Arme, Kranke und Pilger kümmerte. Doch bedeutender muss es auffallen, dass gerade dies zur Zeit Luthers geschah und dass mitten in Rom ein tüchtiger, gottesfürchtiger, energischer, tätiger Mann gleichfalls den Gedanken hatte, das Geistliche, ja, das Heilige mit dem Weltlichen zu verbinden und dadurch ebenfalls eine Reformation vorzubereiten. Das Heilige mit dem Weltlichen verbinden. Goethe, der weder Theologe noch dezidiert Christ war, scheint das Wesen seines Heiligen treffend erfasst zu haben. Sagt dieser doch selbst: Die Leute, die in der Welt leben, sollen sich bemühen, in ihren eigenen Häusern heilig zu werden. Denn weder das Leben am Hof, im Beruf oder bei der Arbeit ist ein Hindernis, wenn man Gott dienen will. So steht es in den Maximen Philipp Neris, die zu den wenigen schriftlichen Zeugnissen gehören, die von ihm erhalten sind. Das meiste hat er vor seinem Tod verbrannt. Er wollte offenbar nicht, dass man sich an ihn als einen Menschen erinnert, der in erster Linie kluge Worte gemacht hat. Als eine Frau ihn einmal fragte, wann er, der fromme Mann, dem Leben den Rücken gekehrt und die Welt verlassen habe, soll er geantwortet haben: Ich wüsste nicht, dass ich sie je verlassen hätte. Von Philipp Neri sind unzählige humoristische Anekdoten im Umlauf. Inwieweit sie den Tatsachen entsprechen, das weiß auch Raphael Steinke nicht. Er ist wie Paul Türks Oratorianer, Mitglied einer geistlichen Gemeinschaft, die auf Philipp Neri zurückgeht. Steinke ist überzeugt, dass sich in den Geschichten über Neri die Erfahrungen der Menschen mit ihm widerspiegeln und somit auch sein Charakter darin verdichtet ist. Eine fromme Frau kommt zum Beichten. Offensichtlich hat sie viel getratscht und Gerüchte gestreut und fragt Philipp, wie es damals üblich war, was soll ich denn für ein Bußwerk machen? Was rätst du mir? Er sagt, geh heim, rupf ein Huhn und schau, dass du die Federn in deinem ganzen Stadtviertel verteilst. Und dann kommst du wieder am nächsten Tag. Die Frau kommt wieder, fragt den Philipp, bekomme ich jetzt die Absolution? Sagt der Philipp, noch nicht. Geh wieder heim und such in deinem Stadtviertel die Federn wieder auf. Und lerne, was du streust an Gerüchten, kannst du nicht wieder einsammeln. Als sicher gilt, dass Philipp Neri aus Florenz stammte und um 1535 als etwa 20-jähriger Mann nach Rom kommt. Damals weiß er zwei Dinge. Er möchte weder Jurist werden wie sein Vater, noch Kaufmann wie sein Onkel in San Germano südlich von Rom, bei dem er einige Monate verbracht hat. Philipp möchte gottgefällig leben, hat aber offenbar noch nicht die leiseste Ahnung, welche Gestalt ein solches Leben annehmen könnte. Zu einem geistlichen Amt zieht es ihn so wenig wie zum Mönchtum. Was also will er ausgerechnet in Rom? Raphael Steinke? Philipp war zunächst mal in Rom verbunden mit der florentinischen Gruppe oder Gemeinschaft, die es gab. Es war ganz üblich, dass in diesen großen Handelsstädten praktisch Kirchen entstanden, die die Landsleute unterstützten. Da versammelte man sich. Dann hat Philipp als Hauslehrer gearbeitet. Hatte dadurch schon mal seine pädagogische Ader entdeckt, dass es vermag, Menschen, junge Menschen, mit dem, was Evangelium und Bildung heißt, in Verbindung zu bringen. Und dann scharten sich um diesen Hauslehrer weitere interessierte Jugendliche. Und dazu kam das zweite Motiv der Bruderschaften. Im damaligen Rom war ja keine Caritas wie heute ausgebildet, sondern Bruderschaften kümmerten sich um arme, kranke, Hilfsbedürftige, heute würde man sagen um die Flüchtlinge, um Sterbende, um Hospizarbeit. Und das zog auch damals schon Menschen an. Das ist die eine, die karitative, praktische, sozusagen gesellige Seite Philipps. Es gibt aber noch eine andere. Zum Beten steigt er regelmäßig in die Katakomben hinunter, dorthin, wo die verfolgten Christen der ersten Jahrhunderte ihre Märtyrer bestatteten und Gottesdienste feierten. Ganze Nächte soll er dort gebetet haben. Biografen wissen von Entrückungen und mystischen Ekstasen zu berichten, manche gar von einem Erweckungserlebnis am Pfingstfest 1544. Als er nun eines Tages wieder voller Hingabe betete, spürte er plötzlich in seinem Herzen einen solchen Sturm der überwältigend großen Liebe des Heiligen Geistes, dass ihm das Herz in der Brust aufsprang, so heftig, dass man dies auch äußerlich wahrnehmen konnte. Es schien, als wolle es den von Natur aus schweren Körper zum Himmel reißen. Das Herz. Es spielt in vielen Geschichten über Philipp Neri eine wichtige Rolle. Gefährten von ihm berichteten, sie hätten es pochen hören. Selbst die Gegenstände um ihn herum soll sein Herzschlag zum Vibrieren gebracht haben, und zwar so stark, dass man, wenn er Messe feierte, Angst hatte, der Kelch könnte umfallen. Sein Arzt, so heißt es, habe über seinem Herzen eines Tages eine Geschwulst festgestellt und schließlich … Als man nach seinem Tod die Brust öffnete, fand man, dass die Rippen an der Stelle des Herzens gebrochen waren, und zwar die Knochen vom Knorpel abgetrennt. Auf diese Weise war es möglich, dass der Herzschlag Raum hatte, sich zu heben und zu senken. Wie immer man solche Geschichten bewertet, ob man sie buchstäblich oder metaphorisch liest, ob man sie für skurrile Erfindungen oder eine Art höhere Kardiologie hält, die Menschen scheinen Philipp als einen so großherzigen Mann erfahren zu haben, dass sie auch seinem Organismus jeden Überschwang zutrauten. Die Berichte zeigen aber auch, dass die von Goethe an Philipp so geschätzte und vielleicht ein wenig überschätzte, tatkräftige Weltzugewandtheit nur eine Seite dieses Menschen war. Die andere war seine religiöse Innerlichkeit, sein Hang zur Einsamkeit, seine Fähigkeit zu regelmäßigem und ausdauerndem Gebet. Seine Tatkraft kam aus der inneren Schau und seine humorvolle Menschenfreundlichkeit aus der Liebe zu Gott. Jedenfalls scheint das eine vom anderen nicht zu trennen zu sein. Er lebte in diesen beiden Polen, schon in Florenz, diese innere, intensive Versenkung. In Rom sind das die gerade zu seiner Zeit wiederentdeckten Katakomben. Er schaut, wie haben es denn die frühen Christen gemacht? Dafür stehen ja die Katakomben. Gott verbunden, verbunden mit den frühen Christen. Ursprung, wahrhafte Renaissance wäre das. Nicht heidnische Renaissance, auch gut, aber christliche Renaissance. Und dann, so heißt es ja auch, er sei wie ein Vulkan aus der Katakombe gestiegen und hab die Welt verrückt gemacht. Dann der Esprit, dann das Überbordende, Schäumende, weil er dann vollgeladen von dieser Verbundenheit aus der Contemplatio in die Actio fast stürmt, die Menschen mitreißt. Er war gar nicht zu bändigen, heißt es, so voller Begeisterung und auch Lebensfreude. Dabei hätten einem klugen, jungen Mann am Anfang des 16. Jahrhunderts durchaus andere, glänzendere Lebenswege offen gestanden, zumal er aus Florenz stammte. Es war die Zeit der Renaissance, der Wiedergeburt der sogenannten klassischen Bildung, das heißt der Bildung des alten Griechenlands und Roms. Malerei und Architektur erlebten eine nie gesehene Blüte. Der Buchdruck war einige Jahre zuvor erfunden worden. Jenseits des Meeres, hieß es, hatte man neue Kontinente entdeckt. Man las die Klassiker im Original. Man berauschte sich an der edlen Einfalt und stillen Größe des Altertums. Von Italien aus breitete sich eine Bewegung der Gelehrsamkeit über ganz Europa aus. Erfindungen wurden gemacht, der Handel florierte. Welche Karrieremöglichkeiten für einen Notarssohn, der im berühmten Kloster San Marco in Florenz ausgebildet wurde? Doch was tut Philipp? Treibt sich in den Katakomben und den Straßen Roms herum und schlägt alle Angebote einer glänzenden Laufbahn aus. Wenn ich ein Vermögen gewollt hätte, hätte ich ein reicher Mann sein können. Das optimistische Lebensgefühl der Renaissance hatte freilich ein paar Jahre, bevor Philipp nach Rom kam, einen gewaltigen Dämpfer erhalten. 1527 plünderten außer Rand und Band geratene Söldnerheere Kaiser Karls V. die Stadt. Sie raubten, töteten, brandschatzten, vergewaltigten wochenlang, während sich der Papst in der Engelsburg verschanzte. 1534 war dann Alessandro Farnese als Paul III. Papst geworden und regierte 15 Jahre. Er war ein typischer Renaissance-Papst, ein Gönner der schönen Künste, aber auch Liebhaber üppiger Feste. Er war es, der 1536 den Karneval wieder einführte und damit den Römern Gelegenheit gab, das Trauma der Verwüstung von 1527 im Taumel wilder Feste zu vergessen. So schildert Paul Türks die Lage, als Philipp nach Rom kommt. Verständlich also, dass dieser sich erst einmal auf sich und seine Innerlichkeit sowie einen kleinen Kreis von Gönnern und Freunden zurückzieht. Der angestrengten Ausgelassenheit römischer Feiern kann er wenig abgewinnen. Antike Gelehrsamkeit und Ästhetik? Gut und schön. Aber was helfen sie, wenn selbst eine so glanzvolle Stadt wie Rom, immerhin der selbst erklärte Mittelpunkt der Welt, innerhalb weniger Tage in Trümmer fallen kann? Orientierung findet Philipp weder bei den Amtsträgern der offiziellen Kirche noch in den Klöstern der Benediktiner und Franziskaner. Noch weniger bei Gotteskriegern, vom Schlag des fanatischen Dominikaners Savonarola, sondern dort, wo ihm das Christentum als eine schwache, gefährdete, verfolgte Gemeinschaft vorschwebt, in der Untergrundkirche der Katakomben. Dort, in grauer Vorzeit, liegt Philipps geistliche Heimat. Dort unten, unter der Erde, schlummern die Kräfte für das, was er nun im hellen Tageslicht beginnt. In 1548 gründet Philipp Neri eine Bruderschaft für Kranke und wenig später das Hospiz Santissima Trinità dei Pellegrini, in dem Rompilger gratis Unterkunft und Verpflegung erhalten. Und noch immer strebt er kein geistliches Amt an. Er und seine Freunde bleiben bis auf Weiteres kirchlich geduldete, oft genug beargwöhnte, von der florentinischen Gemeinde unterstützte religiöse Freibeuter, die sich täglich zum Gebet treffen, zum Oratorium, das sich vom lateinischen Verb orare, beten, ableitet. Das waren meistens Abendoratorien, die eben die Menschen nach der Arbeit, ähnlich wie wir vielleicht einen Abendgottesdienst haben oder die Vespe heutzutage, sammelten. Und das Besondere war alle Berufsschichten. Aber da waren jetzt nicht nur einfache Leute oder Studenten, da waren auch andere Kardinäle dabei, da waren Musiker dabei, wie Palestrina, da waren Dichter dabei. Und Philipp legt großen Wert darauf, dass da nicht so viele Priester dabei sind. Sie lesen miteinander die Bibel und legen sie sich gegenseitig aus. Hin und wieder werden kurze Vorträge eingeschoben, in der Volkssprache versteht sich, nicht im gelehrten Latein. Alle Reflexion soll aus einer beruflichen und familiären Praxis kommen und in diese zurückführen. Wichtig war eben auch, dass dadurch nicht nur intellektuelle Belehrung geschieht, sondern dass Gemeinschaft aus diesem intensiven Zusammensein mit dem Evangelium und der Kraft des Evangeliums, dass das da passiert und geschieht. Und von daher auf diese Weise natürlich wie eine kleine Abenduni oder Abendhochschule, wenn man so will. Die Versammlungen fanden zunächst in Philipps Zimmer statt. Später, als die Gemeinschaft wuchs, stellten Kirchen und Klöster dem Oratorium größere Räume zur Verfügung. An schönen Sonn- und Feiertagen zog man gemeinsam hinaus ins Freie, zu regelrechten Gala-Oratorien mit Prozession, Wein und Musik. Zu den Anhängern Philipps gehörten auch Komponisten wie Giovanni Pierluigi di Palestrina oder Girolamo Animuccia, beide Leiter der päpstlichen Kapelle. Sie prägten die festlichen Zusammenkünfte des Oratoriums auf ihre Weise. Dass wir heute das Oratorium in erster Linie als eine musikalische Gattung kennen, in der sich religiöse Erzählung und Gesang, geistliches Wort und Musik vereinen, hat hier seinen Ursprung, wie Paul Türks beschreibt. Als Animuccia zum Oratorium kam, brachte er immer einige Sänger und Musiker der päpstlichen Kapelle mit. Und so konnten die Versammlungen des Oratoriums mit einer Motette oder anderen polyphonen Darbietungen abgeschlossen werden. Ja, Animuccia komponierte 3 Sammlungen von Laudi, Lobgesängen, die ausdrücklich für das Oratorium verfasst waren. Einmal im Jahr veranstaltete Philipp mit seinen Gefährten eine Wallfahrt zu den 7 Hauptkirchen Roms. Ein Umzug, der von einem Abend bis zum nächsten dauerte. Mit Gebeten, Musik, Gesängen, gemeinsamem Essen und Trinken, mal heiter, mal ernst, mal fröhlich, mal gesammelt. Ein Gegenmodell zu den Feiern des Papstes und seines Gefolges, zu Saturnalien und Karneval, zu Schweine- und Büffelrennen, die auf den Straßen Roms stattfanden. Um 1551, mit 36 Jahren, lässt sich Philipp von seinem Beichtvater dazu bewegen, endlich Priester zu werden. Ist das das Ende des christlichen Freigeistes? Eher scheint es, dass es sein religiöses Leben noch beflügelt hat. Er darf nun selbst die Beichte hören und Eucharistie feiern, was ihn in neue Ekstasen versetzt. Hebt er die Hostie in die Höhe, so kann er die Arme nicht wieder herunterbringen. Von Levitationen wird berichtet, die ihn bis zur Decke hinaufheben, von wo man ihn schwer wieder herunterbekommt. Im Ganzen aber scheint er sich treu geblieben zu sein, in seinem Ernst wie in seinem Humor. Er bleibt nah an den Menschen, verachtet jeden Dünkel, auch und gerade den Klerikalen, und gibt dies auch an seine Schüler weiter, die er zu manchmal bizarren Demutsübungen anhält. Einem vornehmen Jüngling, der ins Oratorium eintreten will, empfiehlt er: Er solle mit einem hinten angehefteten Fuchsschwanz durch Rom spazieren. Und als der Papst dem Oratorium schließlich einen Bauplatz zur Verfügung stellt, nötigt Philipp seine Gefährten, am Bau der Kirche mitzuhelfen, auch oder gerade, wenn sie sich dabei wie Tagelöhner vorkommen. Gleichermaßen wusste er, jedes geistige Behagen, das der Mensch an sich empfinden mochte, zu stören und zu vernichten. Nicht der Dünkel macht froh, davon war Philipp überzeugt. Nicht Überheblichkeit und Stolz, sondern die Einfachheit, die Demut, dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt. Ja, dass man sich nicht einmal scheut, sich lächerlich zu machen und mit einem Fuchsschwanz am Hintern durch die Stadt zu spazieren. Erst das führt zur wahren Freiheit. Philipp, ein Meister der Inszenierung. Der Heilige, ein Aktionskünstler. Ein bisschen Dada ist immer dabei. Wenn man sagt, der fröhliche Heilige, dann war er überzeugt davon, dass jeder Mensch dieses Frohmachende in sich hat, das vielleicht verschüttet ist, das er hervorlocken will, wie Sokrates. Deshalb ging er ja auch so viel auf die Straße zu den Menschen hin. Verwickelte die Händler, die Kleriker, die durch Rom liefen, besonders die Jugendlichen, immer wieder in Gespräche. Der Oratorianer Raphael Steinke, der als Pfarrer in der Gemeinde St. Laurentius in München arbeitet, ist überzeugt, dass das gemeinschaftliche, nicht klösterliche Leben, das Philipp Neri angestoßen hat, auch heute ein attraktives Modell sein kann. Menschen, die miteinander beten, füreinander Verantwortung tragen, sich wohlwollend ergänzen in ihren Sichtweisen und Talenten und die keine Einzelkämpfer sein müssen. Ohne Gelübde in Freiheit verbunden. Die Gemeinschaft des Oratoriums. Das müsste doch zukunftsfähig sein, oder nicht? Nicht nur für katholische Priester, auch für andere suchende Menschen und für schräge Vögel, wie Steinke sagt. So einer sei schließlich auch Philipp Neri gewesen. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast, dieses Mal aus der Theologie. Christian Schuler porträtierte den etwas anderen Heiligen Philipp Neri. Es sprachen Annette Wunsch, Andreas Neumann und Peter Weiß. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Axel Wostri, Redaktion Bernhard Kastner.